Das Buch mit den sieben Siegeln und das Lamm auf dem Throne. Und ich sah auf der rechten Hand des auf dem Throne Sitzenden eine Buchrolle, die inwendig beschrieben und auf der Rückseite mit sieben Siegeln versiegelt war. Dann sah ich einen gewaltigen Engel, der mit lauter Stimme ausrief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen? Doch niemand im Himmel und auf der Erde und unter der Erde vermochte das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Da weinte ich laut, weil niemand würdig erfunden wurde, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Doch einer von den Ältesten sagte zu mir: Weine nicht. Siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Wurzelspross Davids, hat den Sieg errungen, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Da sah ich in der Mitte zwischen dem Throne und den vier Wesen einerseits und den Ältesten andererseits ein Lamm stehen. Das sah aus, als wäre es geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, die über die ganze Erde ausgesandt sind. Da ging das Lamm hin und nahm das Buch aus der rechten Hand des auf dem Throne Sitzenden. Als es nun das Buch genommen hatte, fielen die vier Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Weihrauch. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, das da lautete: Würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu brechen, denn du hast dich schlachten lassen und hast für Gott durch dein Blut Menschen aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Völkern und Völkerschaften erkauft und hast sie für unseren Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht. Und sie werden als Könige herrschen auf der Erde. Dann sah ich hin und hörte die Stimme vieler Engel rings um den Thron und um die vier Wesen und die Ältesten. Ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Die riefen laut: Würdig ist das Lamm, das sich hat schlachten lassen, zu empfangen Macht und Reichtum, Weisheit und Kraft, Ehre, Herrlichkeit und Lobpreis. Und alle Geschöpfe, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer sind, ja alles, was darin lebt, hörte ich ausrufen: Dem, der auf dem Throne sitzt, und dem Lamm gebühren Lobpreis und Ehre, Herrlichkeit und Macht in alle Ewigkeit. Und die vier Wesen riefen: Amen. Die Ältesten aber fielen nieder und beteten an. Die sieben großen Abschnitte, in denen der göttliche Heilsratschluss seine Verwirklichung erreicht. Die sieben Siegel. Die Öffnung der ersten sechs Siegel. Nun sah ich, wie das Lamm das erste von den sieben Siegeln öffnete, und ich hörte eins von den vier Wesen wie mit Donnerstimme rufen: Komm! Da erblickte ich ein weißes Ross, und der darauf sitzende Reiter hatte einen Bogen. Es wurde ihm ein Ehrenkranz gereicht, und er zog dann aus von Sieg zu Sieg. Als das Lamm hierauf das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite Wesen rufen: Komm! Da kam ein anderes Ross, ein feuerrotes, zum Vorschein, und dem darauf sitzenden Reiter wurde die Macht verliehen, den Frieden von der Erde hinwegzunehmen und die Menschen dahin zu bringen, dass sie einander hinmorden, und ihm wurde ein großes Schwert gereicht. Als das Lamm dann das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte Wesen rufen: Komm! Da erschien vor meinen Augen ein schwarzes Ross, dessen Reiter eine Waage in seiner Hand hielt. Und ich hörte, wie eine Stimme inmitten der vier Wesen rief: Ein Speisemalz Weizen für ein Silberstück und drei Speisemaß Gerste für ein Silberstück. Doch dem Öl und dem Wein sollst du keinen Schaden zufügen. Als das Lamm dann das vierte Siegel öffnete, hörte ich das vierte Wesen laut rufen: Komm! Da sah ich hin und erblickte ein fahles Ross und der hoch darauf sitzende Reiter, der hieß Tod, und das Totenreich folgte ihm nach. Und es wurde ihnen Macht über den vierten Teil der Erde gegeben, um die Menschen durch Schwert und Hunger, durch Pest und durch die wilden Tiere der Erde zu töten. Als das Lamm dann das fünfte Siegel öffnete, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die hingemordet worden waren, wegen des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie besaßen. Sie riefen mit lauter Stimme: Wie lange, o heiliger und wahrhaftiger Herr, verziehst du noch mit dem Gesicht und rächst unser Blut nicht an den Bewohnern der Erde? Da wurde jedem von ihnen ein weißes Gewand gegeben, und es wurde ihnen gesagt, sie möchten sich noch eine kurze Zeit gedulden, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollzählig geworden wären, die ebenso wie sie den Tod erleiden würden. Weiter sah ich, als das Lamm das sechste Siegel öffnete, da entstand ein gewaltiges Erdbeben. Dabei wurde die Sonne schwarz wie ein heerendes Trauergewand, und der ganze Mond sah aus wie Blut. Die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn ihn ein Sturmwind schüttelt. Der Himmel verschwand wie eine Buchrolle, die man zusammenrollt, und alle Berge und Inseln wurden von ihrer Stelle gerückt. Und die Könige der Erde, die Würdenträger und Kriegsobersten, die Reichen und Mächtigen, alle Sklaven und Freien, verbargen sich in den Höhlen und zwischen den Felsen der Gebirge und riefen den Bergen und Felsen zu: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht des auf dem Throne Sitzenden und vor dem Zorn des Lamms. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorngerichts. Wer vermag da zu bestehen? Hierauf sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind auf dem Lande und auf dem Meere und über irgendeinem Baum wehe. Weiter sah ich einen anderen Engel von Osten her emporsteigen, der ein Siegel des lebendigen Gottes hatte. Er rief den vier Engeln, denen der Auftrag erteilt war, Unheil auf dem Land und dem Meer anzurichten, mit lauter Stimme die Worte zu: Richtet kein Unheil auf dem Lande und auf dem Meere und an den Bäumen an, bis wir die Knechte unseres Gottes mit einem Siegel auf ihrer Stirn bezeichnet haben. Dann vernahm ich die Zahl der Versiegelten, nämlich 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Israeliten, aus dem Stamm Juda 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Ruben 12.000, aus dem Stamm Gad 12.000, aus dem Stamm Asser 12.000, aus dem Stamm Naphtali 12.000, aus dem Stamm Manasse 12.000, aus dem Stamm Simeon 12.000, aus dem Stamm Levi 12.000, aus dem Stamm Issachar 12.000, aus dem Stamm Sebulon 12.000, aus dem Stamm Josef 12.000, aus dem Stamm Benjamin 12.000 Versiegelte. Hierauf hatte ich ein Gesicht. Ich sah eine große Menge, die niemand zählen konnte, aus allen Völkerschaften, Stämmen, Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm mit weißen Gewändern angetan und hatten Palmzweige in der Hand. Sie riefen mit lauter Stimme aus: Das Heil steht bei unserem Gott, der auf dem Throne sitzt, und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier Wesen herum und fielen vor dem Throne auf ihr Angesicht nieder, beteten Gott an und riefen: Amen, Preis und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Stärke gebühren unserem Gott in alle Ewigkeit. Amen. Da nahm einer von den Ältesten das Wort und sagte zu mir: Wer sind wohl diese Weißgekleideten und woher sind sie gekommen? Ich erwiderte ihm: Mein Herr, du weißt es. Da sagte er zu mir: Das sind die, welche aus der großen Trübsal gekommen sind und ihre Kleider gewaschen und sie im Blute des Lammes weiß gewaschen haben. Darum stehen sie nun vor dem Throne Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel, und der auf dem Throne Sitzende wird sein Zelt über sie hin aufschlagen. Sie werden keinen Hunger und keinen Durst mehr haben, und kein Sonnenbrand wird sie jemals treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm dort mitten auf dem Throne wird sie weiden und sie zu Wasserquellen des Lebens führen. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Die Lösung des siebten Siegels als Einleitung zu den Posaunengerichten. Als dann das Lamm das siebte Siegel öffnete, trat eine Stille im Himmel ein, wohl eine halbe Stunde lang. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, denen wurden sieben Posaunen gegeben. Dann kam ein anderer Engel und trat mit einer goldenen Räucherpfanne an den Altar heran. Und viel Räucherwerk wurde ihm gegeben, damit er es zu den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Throne darbringe. Und der Rauch des Räucherwerks stieg zu den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels vor Gott empor. Hierauf nahm der Engel die Räucherpfanne, füllte sie mit glühenden Kohlen vom Altar und schleuderte sie auf die Erde. Da erfolgten Donnerschläge und Getöse, Blitze und ein Erdbeben. Hierauf machten sich die sieben Engel, die sieben Posaunen hatten, zum Blasen fertig. Und der erste Engel blies. Da kam Hagel und Feuer mit Blut untermischt und wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Erde und der dritte Teil der Bäume verbrannte, und ebenso alles grüne Gras. Und der zweite Engel blies. Da war es, als würde ein großer, feuerflammender Berg ins Wasser geschleudert. Und ein Drittel des Meeres wurde zu Blut, und ein Drittel der im Meer lebenden Geschöpfe starb, und ein Drittel der Schiffe ging zugrunde. Und der dritte Engel blies. Da fiel ein großer Stern, der wie eine Fackel brannte, vom Himmel herab und fiel auf den dritten Teil der Flüsse und auf die Wasserquellen. Der Name des Sternes heißt Wermut. Da wurde ein Drittel der Gewässer zu Wermut und viele Menschen starben von dem Genuss des Wassers, weil es bitter geworden war. Und der vierte Engel blies. Da wurde ein Drittel der Sonne und ein Drittel des Mondes und ein Drittel der Sterne mit dem Bann geschlagen, so dass sich der dritte Teil von ihnen verfinsterte und der Tag während seines dritten Teils kein Licht hatte und die Nacht ebenso. Hierauf sah ich hin. Da hörte ich einen Adler, der hoch oben am Himmel flog, mit lauter Stimme rufen: Wehe, wehe, wehe den Bewohnern der Erde, wegen der Posaunenstöße der letzten drei Engel, die noch blasen werden.